Relotius kam viel zu lange damit durch, bis sein Kollege Juan Moreno den Mut und die Hartnäckigkeit bewies, ihn zu entlarven, gegen große Widerstände innerhalb der Redaktion. Fußnote: Die Geschichte des einzig Sehenden unter lauter Geblendeten, das Epos des kühnen Reporters Juan Moreno, der sich von eigenen Zweifeln, abweisenden Chefs und der Prominenz des Kollegen Relotius nicht abhalten ließ, um letztlich die ganze Welt des Journalismus vor dessen Lügen zu retten, mehr Heldenreise geht wohl kaum. Er besang sie selbst in seinem Bestseller 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Ende der Fußnote. Erinnern Sie sich an die UFOs. Würden Sie sich als Einzige gegen eine Institution wie den Spiegel und Ihre Kollegen und letztlich auch die Öffentlichkeit stellen, wenn allen die Geschichten von den UFOs so glaubwürdig, so gut recherchiert erscheinen, dass der Absender sogar Preise damit gewinnt? Moreno fasste die Erfolgsformel von Relotius' Alchemie so zusammen: Bombastische Schicksale plus Relevanz plus die Bestätigung der allgemein vorherrschenden Meinung in der Mitte der Gesellschaft versprechen Ruhm. Relotius verfolgte eine geradezu pathologische Täuschungsroutine. Um eine neue, hochwertige Identität performativ zu begründen, so Nicola Gies, musste er immer neue, immer tollere, halbwahre Geschichten erzählen. Natürlich, selbst der seriöseste Journalismus kann stets nur ein Abbild der Wirklichkeit sein. Er leidet unter erkenntnistheoretischen und ästhetischen Zwängen, die seine Produkte zwangsläufig, allein schon durch Auslassung mancher Tatsachen, weniger wahr werden lassen, als es der eigene Anspruch erfordert. Doch ein Hochstapler wie Relotius überschreitet bewusst die Grenze zum Fiktiven und er tut es laut Gies, um als jemand zu erscheinen, der er nicht ist. Nimmer müder Reporter, furchtloser Wahrheitssucher, journalistische Edelfeder.